Geschichtshörbücher von Polarfilm. Hören und verstehen. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich bin ein Berliner. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich bin mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Hören und verstehen. Geschichtshörbücher von Polarfilm. Juni 1807. Auf dem Schlachtfeld von Friedland in Ostpreußen steht 80.000 französischen Soldaten unter Führung von Kaiser Napoleon Bonaparte ein 60.000 Mann starkes russisch-preußisches Heer gegenüber, das von General Levin August von Bennigsen befehligt wird. Es gelingt den Franzosen, die russische Streitmacht nach heftigem Widerstand über die Alle zurückzuwerfen. Die letzte Schlacht des Vierten Koalitionskrieges endet mit einem klaren Sieg für Napoleon Bonaparte. Friedrich von Levis of Menard, russisch-kaiserlicher Generalleutnant, resümiert. Die russischen Truppen wehrten sich 14 Stunden lang mit der größten Tapferkeit, eroberten eine Fahne und töteten denen Franzosen viele Menschen. Aber da am Abend frische Truppen in Menge ankamen, musste die russische Armee endlich weichen. Mit einem Verluste von 10.000 Mann zog sie sich über Alle und Pregel, ohne verfolgt zu werden, nach Tilsit zurück, wo sie über den Memelstrom ging und die Brücke auf demselben abbrannte. Juni 2007. Französische Kürassiere stürmen voran. Preußische Dragoner formieren sich zur Attacke. Soldaten der russisch-preußischen Koalitionsarmee schwingen die Säbel. Kanonendonner und Pulverdampf. Die Schlacht von Friedland als farbenprächtiges Schauspiel im Flusstal der Alle. Russen und Franzosen, unterstützt von Mitgliedern militärhistorischer Vereinigungen aus vieler Herrenländer, spielen nach, was vor 200 Jahren, anno 1807, so oder ähnlich abgelaufen sein mag. Russische Fernsehstationen berichten ausführlich über die Schlacht von Pravdinsk, wie Friedland heute heißt. Und auch der französische Fernsehkanal TF1 überträgt Bilder der Bataille de Friedland. Rund 20.000 Schaulustige haben sich eingefunden, um das glücklicherweise unblutige Kampfgeschehen zu verfolgen. Darunter die Nachfahren einstiger Friedlandkämpfer Napoleons. Wir sind hier mit meinem Bruder, meiner Schwester und zwei Sohn, denn wir haben einen Großgroßeltern, der war getötet im Friedlandkampf. Er war Hauptmann im 12. Kurassierregiment. Sein Name ist Joseph Rachmadou und er ist still heute in Friedland. So für uns es ist es ein sehr importanter Moment. Es ist mehr eine Familientradition als eine napoleonische Tradition. Wir haben Napoleon gern, aber die König auch und die Republik auch. Wir sind französisch zuerst. Russland hat in der Schlacht von Friedland nicht gesiegt, aber der Hauptverlierer heißt Preußen. F.C. Schlosser, Professor der Geschichte zu Heidelberg, in seiner 1848 erschienenen Geschichte des 18. Jahrhunderts und des 19. bis zum Sturz des französischen Kaiserreichs. Von Preußen konnte nach der Schlacht bei Friedland gar die Rede nicht mehr sein. Und es war ein großes Glück, dass ein so weicher, edler, des Gefühls der Liebe und Freundschaft fähiger Fürst wie Alexander in Russland herrschte. Sonst wäre Preußen ganz verloren gewesen. Lestock mit seinen Preußen musste eilig über das Haff nach Memel eilen. Die Magazine, die bedeutenden Vorräte von Pulver und Munition, die 100.000 Flinten, welche die Engländer in Königsberg ausgeschifft hatten, fielen mit der Stadt den Franzosen in die Hände. Bennigsen ward jenseits der Alle nicht sehr lebhaft verfolgt. Er ging am 19. über den Jemen und brannte die Brücken hinter sich ab. Gleich hernach traf Napoleon in Tilsit ein. Napoleon am Ufer des Niemen. Soll er den Strom überschreiten oder nicht? Vor ihm liegt Russland, zum Greifen nahe. Mittsommer 1807. Der Lyriker Fjodor Iwanowitsch Tjutschew hat ihn in Verse gegossen. Den Moment, da das Welttheater in Tilsit gastiert, am Ufer des Niemen. Des Mittagshitze brütet träge, und träge rollt dahin der Strom. Es schmelzen träg die Wolkenwege im flammenreinen Himmelsdom. Ein schwüles, nebliges Gespinst hält jetzt die ganze Welt umfangen. In diesem Schützenhaus hat sich Napoleon einquartiert. Das war nämlich der höchste Punkt, die höchste Stelle hier in der Stadt. Und von dem Haus auch konnte Napoleon die Ufer des Memels und die ganze Stadt unter ihm sehen. Georgi Ignatow, Gründungsdirektor des Stadtmuseums von Sowjetsk, schildert Napoleons Aufenthalt in Tilsit so detailgetreu, als wäre er dabei gewesen, damals anno 1807. Zwei Stützpfeilen, die hier auf dem Foto zu sehen sind, markieren den früheren Eingang zu jenem Haus. Als beschlossen wurde, dass das Treffen der beiden Kaiser nun auf einem Schloss stattfindet, zog Napoleon um in das Haus des Geheimrates Sier. Das Haus stand in der Deutschen Straße. Hausbesitzer Ernst Ludwig Sier und seine Familie werden ausquartiert und müssen mit zwei Stübchen in der Nachbarschaft vorlieb nehmen. Justizkommissionsrat Sier hat in seinem Tagebuch aufgezeichnet, wie jene Juni- und Juli-Tage abliefen, da in Tilsit an der Memel, auf der Memel, Weltgeschichte geschrieben wurde. Den 20. und 21. waren die traurigsten Tage, die ich je verlebt habe. Vor keinen Preis Brot zu haben. Und hätten sich Franzosen, nicht mancher und auch meiner Familie erbarmt, so hätte mancher des Hungertodes sterben müssen. Manche Träne habe ich auf das kleine Stückchen Brot geweint, welches ich von diesem oder jenem Freunde erbettelt oder von einem der vor meinem Hause Wache tuenden Chasseurs erhalten hatte. Man denke sich die Lage des Orts und die Stimmung der Garnison, wenn Brot, Wein, Branntwein, Bier, Zucker, pp. Gänzlich fehlen. Vom 21. ab fing man an, Balken zu einer Floßbrücke zu fahren. Auch fingen an, Parlamentäre zu gehen, wegen eines Waffenstillstandes zu unterhandeln. Den 23. gingen die Unterhandlungen fort. Und Marschall Duroc ging mit dem Ultimato zu Alexander. Worauf den 24. der Waffenstillstand mit Russland bekannt wurde. Ehedem abends um 9 Uhr wurde befohlen, zwei Baracken zu bauen, die behufs der Zusammenkunft der regierenden Herren auf Holzflößen mitten im Strome gesetzt werden sollten. 150 französische Zimmerleute setzten sich gleich in Arbeit und den 25. mittags war die Baracke schon fertig und schwamm, mit Ankern befestigt, in der Gegend der ehemaligen Schiffbrücke mitten im Strome. Die zweite war noch nicht vollendet. Um 12:30 ritt Napoleon unter Begleitung von allen Marschällen und 100 Garden zu Pferde an die Memel und bestiegen ein kleines Reisekahn. Auf russischer Seite formierten sich russische Garden und auf ein von ihren Trompeten gegebenes Signal stießen die Kähne von beiden Ufern ab. Diese landeten zur gleichen Zeit an der Baragge. Napoleon auf der südlichen, Alexander auf der nördlichen Seite. Umarmten sich und gingen in die Baragge. Die Unterredung währte 3 Viertelstunden. Und dann ging der Rückzug in derselben Ordnung vor sich. Zwei hübsche Pavillons mitten auf der Memel, über denen die französische und die russische Fahne weht. Über den Eingangstüren im Süden ein N für Napoleon, im Norden ein A für Alexander. Die Wände der Pavillons mit Musselin verkleidet. Sessel und Stühle hat man aus der Tilsiter Loge Luise zum aufrichtigen Herzen geholt. Das ist der Schauplatz, auf dem das Schicksal Preußens besiegelt wird. Napoleon will nicht mehr und nicht weniger als Preußen vernichten. Und dazu sucht er den Schulterschluss mit dem Feind von gestern. Schon bei der ersten Begegnung scheint das Eis gebrochen. Alexander ist fasziniert von Napoleon und der Korse angetan vom Zaren, wie er in einem Brief an Kaiserin Josephine zum Ausdruck bringt. Meine Liebe, ich habe eben den Kaiser Alexander kennengelernt und ich bin mit ihm sehr zufrieden. Denn er ist ein schöner, guter und junger Kaiser. Er hat mehr Geist, als man im Allgemeinen erwartet. So zuvorkommend sich Napoleon gegenüber Alexander verhält, so frostig verläuft die Begegnung mit Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Am 26. Juni auf der Memel. Ernst Ludwig Siehe. Den 26. wurde reguliert, dass die halbe Stadt den Russen geräumt werden sollte. Alexander bekam sein altes Quartier im Hinzschen Hause. Und von da ab, mit einem Durchschnitt von Norden nach Süden, räumten die Franzosen die Quartiere. Und einige Regimenter zogen ganz heraus. Vom Morgen des Tages ab wurden die russischen Garden auf Kähnen übergesetzt. Um 12:30 ging wieder ein Zug zu den Baracken, die in der Zeit ganz fertig angestrichen und mit Bäumen verziert waren, ganz in der gestrigen Ordnung, nur mit dem Unterschiede, dass Alexander mit dem Könige zusammenkam. Die Unterredung dauerte 1,5 Stunden, und in der gestrigen Ordnung ging der Zug zurück. Und um 2 Uhr bezogen der Kaiser, der Prinz Berthier und Marschall Duroc mit sämtlichen Umgebungen mein Haus. Wobei meine Frau eine schwere Rolle hatte. Um 5 formierten sich hier und in der Nachbarschaft liegende französische Garden, etwa 8000 Mann stark, in der deutschen Straße, unter der prächtigen Musike, die Kavallerie auf der Nord-, die Infanterie auf der Südseite. Die Linie war vom deutschen Tore bis an die Kirche. Napoleon musterte sie so lange, bis Kanonenschüsse den Übergang Alexanders über den Strom verkündeten. Es fielen deren 40. Nun ritt Napoleon mit seinem Gefolge bis zur russischen Linie, empfing da den Alexander, ließ ihn auf der rechten Seite reiten und brachte ihn zu seinem Quartier. Der König war nicht mit. Die Garden defilierten nun das Haus vorbei und gewährten den prächtigsten Anblick. Man kann nichts Schöneres sehen. Alexander bemüht sich, nach Kräften Brücken zu bauen, doch die Kluft bleibt tief zwischen Napoleon und Friedrich Wilhelm. Beiden gelingt es nicht, die gegenseitige Abneigung zu verbergen. Und so wird denn auch nur Alexander von Napoleon zum Diner im französischen Hauptquartier in Tilsit eingeladen. An seine Garde gibt Napoleon die Parole aus: Alexander, Russland, Größe. Um 6 Uhr wurde zur Tafel gegangen. Die beiden Kaiser, der Großfürst Konstantin und Prinz Murat, aßen allein in der Belletage. Die übrigen Marschälle, Generäle pp. In der 3. Etage auf dem Saale. Um 10 Uhr abends ritt Alexander nach seinem Quartiere. Den 27. manövrierten die beiden Kaiser mit französischen Garden über 2 Stunden und man hörte ein sehr regelmäßiges Feuer. Zu Mittage, das heißt um 6 Uhr abends, aßen Alexander und Konstantin wieder beim Napoleon. Man hoffte, dass heute auch der König bei ihm essen würde. Es geschah aber nicht. Den 28. Heute hörte man durch den Marschall Kalkreuth, dass der König gestern Abend den Waffenstillstand ratifiziert habe, ohne die Festungen Pillau, Graudenz und Kolberg räumen zu dürfen. Man hoffte, der König werde ankommen. Endlich um 12:30 Uhr kam er. Nicht aber an der gewöhnlichen Stelle des Übergangs, wodurch es denn kam, dass die ihm unter Anführung zweier Marschälle entgegengeschickte Eskorte ihn verfehlte und der König mit seinen 20 Gendarmen ins Quartier des Alexander reiten konnte. Die französische Eskorte fand sich bald vor dem kaiserlichen Quartier ein und Marschall Duroc ging herauf, um den König zu komplimentieren. Um 1 Uhr kam der König mit der ganzen Begleitung zum Napoleon. Ersterer stieg 15 Schritte vor dem Haus, in welchem er sonst zu wohnen pflegte, vom Pferde und kam zu Fuß. Napoleon kam ihm bis vor die Treppe entgegen, führte ihn herauf, und so blieben sie eine Stunde zusammen. Der König ritt aber, so wie er gekommen war, in sein Quartier bei Müller Hubert. Um 4 Uhr ritten beide Kaiser und der König zum Manövre heraus. Napoleons Strategie der Umarmung trägt Früchte. Alexander erlebt die Tage von Tilsit wie im Rausch. Am 29. Juni schreibt er seiner Schwester Katharina: Gott hat uns gerettet. Anstatt dass wir Opfer bringen mussten, sind wir beinahe siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Stelle dir nur vor, ich verbringe Tage mit Bonaparte und spreche stundenlang ganz allein mit ihm. Ich frage dich, ist dies alles nicht wie ein Traum? Traum oder Albtraum? Die 19-jährige Katharina ist, wie nicht wenige Russen, entsetzt über die Begeisterung ihres Bruders für Napoleon. Wir haben große Opfer gebracht. Und wofür? Ich möchte gerne sehen, dass Russland nicht in Worten, sondern in Wirklichkeit respektiert wird. Denn es hat gewiss die Mittel und das Recht dazu. Solange ich lebe, kann ich mich einfach nicht mit dem Gedanken befreunden, dass du Tage mit Bonaparte verbringst. Wenn es die Leute sagen, klingt es in meinen Ohren wie ein schlechter Scherz und ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. All die Schmeicheleien, mit denen er dieses Land überschüttet hat, sind nur Betrug, denn der Mann selbst ist eine Mischung aus List, Ehrgeiz und Anmaßung. Es schmeichelt seiner Ehre, wenn er mit dir zusammen ist. Vergib dem Schwall meiner Worte, mein Freund. Aber es kommt aus meinem Herzen, was mein Mund ausspricht. Lebe wohl, Alexander. Meine echte Zuneigung zu dir kann nur mein Tod beenden. Den 29. Der König kam um 1 Uhr aus seinem Dorfe Piktopönen, 1,5 Meile von der Stadt herein, und machte in Gesellschaft des Alexander dem Napoleon wieder Visite. Um 5 Uhr ritt dieser zum Alexander, allwo sich auch der König befand. Alle drei zur Stadt heraus zu einem Artilleriemanövre. Um 8 Uhr kamen die Regenten wieder beim Napoleon zum Mittagessen zusammen. Um 9 Uhr ritt der König nach seinem Dorf und um 10 Uhr der Alexander in sein Quartier. Ich führte einige Damen in das Schlafzimmer des Napoleon, vermisste das prächtige Bette mit lila Groditur, reich mit Gold garniert, und erfuhr, dass er selbiges dem Alexander geschenkt habe. An dessen Stelle befanden sich blaue Vorhänge von Taffet. Bei der Retour vom Manövre ritten die Garden aller drei Nationen meliert 6 Mann hoch, und zwar auf dem rechten Flügel 2 Russen, in der Mitte 2 Franzosen und auf dem linken 2 Preußen. Den 30. war von Seiten der französischen Garnison ein Fest zu Ehren der russischen und preußischen Offiziere und Soldaten veranstaltet, wozu von der Stadt 100 Tonnen Bier pp. Requiriert waren. Für die Offiziere war ein großes Zelt und für die Soldaten eine Baracke von Brettern im Garten des Amtsrats Köhler zu Ballgarden erbaut. Der König kam heute allein und nicht in Gesellschaft des Alexander zum Napoleon. Um 5 Uhr ritten die drei Regenten wieder zum Manövre. Bei Ballgarden traten die Offiziere und Soldaten aus den Baracken und riefen ein erschütterndes Vivat. Dies geschah auch häufig auf den Straßen, die mit einzelnen Trupps von 100 und mehreren Soldaten unter Vertretung von Tambour-Trompetern pp. Besät waren. Diese Brisanten in einer Mischung aller Nationen machten besonders vor der Wohnung des Napoleon einen fürchterlichen Lärmen. Und durch Trunkenheit zeichneten sich die seit gestern in die Stadt gezogenen Musketiere von Schöning aus. Um 7 Uhr waren wieder die regierenden Herren beim Napoleon. Alexander und der König ritten um 9 Uhr weg. Ersterer kam aber bald allein zurück und blieb bis 12 Uhr da. Den 1. Juli war der gestern allhier angekommene türkische Gesandte bei Napoleon und soll den gewaltsamen Tod und andere unangenehme Nachrichten überbracht haben. Der König, der leider noch immer darauf beharrt, in seinem Piktopönen zu sitzen, kam nachmittags zum Alexander und mit diesem zum Napoleon. Nach 1 Stunde ritten sie zusammen zum Manövre und kamen um 8 Uhr zurück und dinierten beim Napoleon. Um 9:30 Uhr ritten Alexander und der König weg. Nach 11 Uhr ging Napoleon zu Fuße zum Alexander und kam erst gegen 1 Uhr in der Nacht nach Hause. Morgen um 11 Uhr soll die erste Zusammenkunft behufs des Friedens stattfinden, wozu auch der preußische Graf Goltz anhero gekommen. Beim heutigen Empfang auf der äußeren Treppe meines Hauses war Napoleon gegen den Alexander vorzüglich, gegen den König etwas minder, aber doch recht freundlich. Letzterer hatte aber sein gewöhnliches Gesicht. Auch grüßte Napoleon die an der Treppe stehenden Damen sehr freundlich. Den 2. Juli. Heute um 11 Uhr hat eine diplomatische Zusammenkunft stattgefunden, der Graf Goltz von preußischer Seite beigewohnt und sein Kreditiv übergeben hat. Man hofft, dass es mit Abschluss des Friedens sehr rasch gehen werde. Napoleon hat dem Alexander sein bestes Pferd, einen arabischen Schimmel, und dieser ihm eine Dose mit seinem Porträt geschenkt. Im Prinzip sind sich Frankreich und Russland schnell einig. Um die Details des Friedens von Tilsit wird lange und heftig gerungen. Alexander bemüht sich, Preußen vor dem Schlimmsten zu bewahren. Doch Napoleon zeigt sich fest entschlossen, der Großmacht Preußen mit Hilfe Russlands den Garaus zu machen. Es liegt in meinem System, Preußen zu demütigen. Ich will, dass es nicht mehr eine politische Macht in der politischen Waage Europas ist. Bei der Verwirklichung seiner Pläne lässt sich Napoleon von nichts und niemandem beirren. Auch nicht von einer schönen Königin. Als das Unheil von Tilsit kaum mehr abzuwenden ist, wird Königin Luise sozusagen als Preußens letzte Geheimwaffe an die Memel geschickt. Aus der Sicht Königin Luises ist Napoleon Quell alles Bösen, ein Ungeheuer, ein höllisches Wesen, das sich aus dem Kot emporgeschwungen hat. Luise ist ganz und gar nicht begeistert von der Vorstellung, Napoleon gegenüberzutreten. Doch einem Ruf aus Tilsit werde sie sich nicht verschließen, so die Königin in ihren Briefen. Ich komme, ich fliege nach Tilsit, wenn du es wünschst. Aber meine Ankunft muss geziemend begründet werden. Ich frage dich, warum sollte ich mich nach Tilsit begeben, wenn nicht jemand aus der gekrönten Gesellschaft den Wunsch danach ausdrückt? Der Kaiser von Russland hat genugsam bezeugt, er wolle aus den dir bekannten Gründen kein Zusammensein mit mir. Auch sagt er, bei der Abhandlung von Geschäften dürften Frauen nicht zugegen sein. Soviel ich weiß, habt ihr alle nur mit Geschäften, und zwar mit den allerfolgenreichsten, zu tun. Das sind durchaus nicht meine Angelegenheiten. Und ich kann nur hinkommen, wenn Napoleon dir seine Wünsche darüber persönlich zu erkennen gibt. Napoleon weiß, dass er nichts zu verlieren hat, dass er nur gewinnen kann. Warum soll er da Königin Luise aus dem Weg gehen? Den 3. Juli. Gestern ist die Königin durch einen Kurier eingeladen, an Hero zu kommen. Und wie mir eben der Kammerdiener des Königs versichert, wird sie morgen in der königlichen Residenz Pictopön anlangen. Heute ritt Napoleon wieder seine bisherige Gewohnheit schon 4 Uhr aus. Um 6 Uhr wurde zum Manövre ausgeritten. Um 8 Uhr aßen die drei hohen Herren beim Napoleon. Der König ritt um 9 Uhr nach seinem Dorfe. Alexander begleitete ihn, kam um 10 Uhr zu Napoleon zurück, gingen Hand in Hand ohne alle Begleitung auf der Straße auf und nieder, dann zum Napoleon und blieben bis 12 Uhr zusammen. Den 4. Juli präsentierte der König dem Napoleon seinen Bruder, den Prinzen Heinrich, und zwar ohne Begleitung des Alexander. Nach einem Aufenthalt von 5 Minuten entfernten sie sich. Sonst war alles heute wie in den vorigen Tagen. Um 11:30 Uhr wurde noch der Minister Talleyrand zum Napoleon geholt und blieb bis nach 1 Uhr in der Nacht da. Dieser Mann ist überhaupt den größten Teil des Tages und der Nacht beim Napoleon. Den 5. Juli. Gestern ist die Königin in Pictopönen angekommen. Napoleon hat sie gleich komplimentieren und nach der Stadt einladen lassen, auch erklärt, dass, falls sie in dem französischen Reviere der Stadt wohnen wolle, ihr alle Honneurs gemacht werden sollten. Man hat ihr das Quartier in dem Hause des Amtsrats Köhler, worin Napoleon 8 Tage gewohnt hat, gemacht. Es liegt zwar außerhalb der Stadt, da aber die Vorstadt von Franzosen besetzt ist, zählt dieses Haus zum französischen Revier. Ehedem um 5 Uhr. Der Kaiser Alexander war um die Mittagszeit nach Piktopönen geritten, so auch der Marschall Duroc, den der Napoleon abgesandt. Alle beide und auch der König sind schon hier, aber ohne die Königin. Der königliche Küchenwagen ist aber angekommen. Um 6 Uhr wurde das Publikum, welches den ganzen Tag auf die Ankunft der Königin sehnlichst gewartet hatte, weil man glaubt, dass ihre Huldigung das Friedenswerk vollenden werde, durch die Ankunft der mit 6 Pferden bespannten Staatskutsche der Königin getäuscht. Die Kutsche hielt 200 Schritte vor dem kaiserlichen Hause still und es stieg der Kammerherr von Buch heraus, ging zum Kaiser, um ihm im Namen der Königin zu komplimentieren. Den 6. Endlich hat man das merkwürdigste Ereignis gesehen, die Königin zum Napoleon kommen. Es geschah in folgender Ordnung. Um 5 Uhr kam die Königin aus Piktopönen an und fuhr zur Wohnung des Königs. Eine Viertelstunde nach ihrer Ankunft ritt Napoleon in Begleitung des Prinzen Murat und Berthier und aller Marschälle zur Königin, blieb eine gute halbe Stunde da, holte den Alexander ab. Beide ritten mit der großen Begleitung zum Tore heraus und kamen um 7:30 zum deutschen Tore herein. Wenige Minuten nachher langte die Königin unter Vortretung des Kammerherrn von Buch mit einer Brille auf der Nase und einiger Bedienten in Staatslivree in einer mit 8 schwarzen Hengsten bespannten Kutsche in Begleitung der Oberhofmeisterin an. Die kaiserlichen Garden zu Fuß und zu Pferde traten ins Gewehr und rührten die Trommeln. Die Fußgarden besetzten die innere und äußere Treppe Mann an Mann und breiten sich in 2 langen Flügeln auf der Straße aus, welches jedes Mal geschieht, wenn der Kaiser ausreitet. Der Kaiser empfing sie am Wagen, hob sie aus demselben und führte sie an der Hand gefasst die Treppe herauf. Die Königin trug ein weißes Kleid mit Silber durchwirkt. Der König kam zu Pferde hinter dem Wagen. Alexander war schon beim Napoleon. Um 8 Uhr wurde gegessen und um 9:30 entfernte sich das königliche Paar. Die Königin hat ihr Quartier nicht bezogen, sondern ist mit dem Könige wieder nach Piktopönen gefahren. Den 7. Heute war der Graf Goltz, der statt des Ministers Hardenberg das Portefeuille führt, mit dem Minister Talleyrand beim Napoleon. Um 6 Uhr kam die Königin aus Piktopönen herein. Wenige Minuten nachher ritt Napoleon aus und man glaubte zur Königin. Allein er trat beim Alexander ab, blieb über 2 Stunden und schickte dann den Prinzen Berthier zur Königin, um sie zum Diner einzuladen. Man will wissen, die Königin habe es sehr empfunden, dass Napoleon nicht zu ihr gekommen. Indessen hatte sie die Einladung doch angenommen und bald darauf, nachdem die beiden Kaiser und der König von einem Spazierritte zurückgekommen waren um 8 Uhr, langte die Königin unter Vortretung des Generals Klebowski und des Kammerherrn Buch in einem mit 6 braunen Hengsten bespannten Wagen an. Napoleon, unter Vortretung aller Marschälle, empfing sie wie gestern. Nach einer Stunde war abgesessen und um 9:30 fuhr das Königspaar, begleitet vom Alexander, nach Piktopönen. Letzterer aber kam nach einer halben Stunde zurück und blieb bis 12 Uhr beim Napoleon. Den 8. Juli. Man sagt, der Friede sei gestern unterzeichnet. Im kaiserlichen Hause versichert man, dass Napoleon morgen früher abgehen werde. Den 9. Juli. Gegen Mittag verließ die russische Garde die Stadt. Um 1 Uhr ging der Kaiser Alexander ab, wobei 1 Garderegiment Grenadier und 1 Dragoner Franzosen paradierten, den Alexander an die Fähre begleiteten und ihn unter ständigen Vivat-Rufen übergehen ließen. Die Garden verließen hierauf die Stadt und es rückte an deren Stelle Linieinfanterie ein. Heute las man auch schon die Proklamation des den 8. Juli zwischen Alexander und Napoleon geschlossenen und ratifizierten Friedens. Nach eingenommenem Frühstück fing man im kaiserlichen Quartier rasch an zu packen. Küchen, Keller, silberbediente PP zogen ab. Um 5:30 stiegen endlich auch Napoleon und der Prinz Murat in den mit 4 Rappen bespannten Halbwagen und fuhren, begleitet von 50 Mann Chasseurgarden, ab. Von mir wurde dabei keine Notiz genommen. Doch bleibt mir die Ehre. Hat Napoleon Königin Luise zum Abschied eine Rose überreicht? Oder ist es nur eine Legende, eine von vielen? Hat die Königin dem Kaiser wirklich ins Gesicht gesagt: Sire, vous m'avez cruellement trompé. Sire, Sie haben mich grausam getäuscht. Napoleon war offensichtlich beeindruckt vom beherzten Auftreten Königin Luises. In Briefen an seine Frau Josephine bemerkt er: Gestern hat die Königin von Preußen mit mir diniert. Ich musste mich tüchtig wehren, da sie mich zwingen wollte, ihrem Mann noch einige Zugeständnisse zu machen. Aber ich war nur höflich und habe mich an meine Politik gehalten. Sie ist sehr reizvoll und wirklich bezaubernd. Sie ist voller Koketterie zu mir. Aber sei ja nicht eifersüchtig. Ich bin eine Wachsleinwand, an der alles nur abgleiten kann. Es käme mir teuer zu stehen, den Galanten zu spielen. Fest steht, Luises Mission an der Memel war kein Erfolg beschieden. Der Historiker Professor Wolfgang Stribny: Königin Luise hat versucht, hier Napoleon zu bewegen, wenigstens Magdeburg und die Altmark an Preußen zurückzugeben oder sie Preußen zu belassen. Das ist gänzlich vergebens gewesen. Napoleon hat sich nicht von ihr in irgendeiner Weise beeinflussen lassen. Sie hat eigentlich eine traurige Rolle gespielt, aber im Bewusstsein der Preußen hat man ihren Gang nach Tilsit zu Napoleon als Opfergang verstanden und hat sie desto mehr verehrt. Die Verträge zwischen Frankreich und Russland vom 7. Juli 1807 und zwischen Frankreich und Preußen vom 9. Juli 1807, der Tilsiter Frieden, er markiert den Höhepunkt französischer Vorherrschaft in Europa. Für Preußen bedeutete er die schlimmste Niederlage und das Ende der preußischen Großmachtstellung, vorläufiges Ende jedenfalls bis 1813. Preußen hat ja alle Gebiete westlich der Elbe verloren, hat östlich der Elbe auch große Einschränkungen auf sich nehmen müssen. Es bestand nur noch aus den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Schlesien und der Mark Brandenburg. In seinem Werk Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert bezeichnet Heinrich von Treitschke den Frieden von Tilsit als grausamsten aller französischen Friedensschlüsse, unerhört nach Form und Inhalt. Entwaffnet, geknebelt, verstümmelt lag die preußische Monarchie zu Napoleons Füßen. Mit vollendeter Schlauheit hatte er alles vorbereitet, um sie zur gelegenen Stunde gänzlich zu vernichten. Nur eines entging dem Scharfblick des Verächters der Ideen: dass dieser Staat an innerer Einheit und sittlicher Spannkraft gewann, was er an äußerer Macht verlor. Napoleon hatte es darauf angelegt, Preußen zu schwächen und zu demütigen, Europa in eine französische und in eine russische Einflusssphäre aufzuteilen. Als Machtfaktor in Europa sollte Preußen ausgeschaltet werden. Was irgend in seinen Kräften stand, um diese Monarchie selbst in dem verkümmerten Zustand, worin sie aus den Tilsiter Verhandlungen hervorgegangen war, zu erniedrigen und zu knebeln, das hat er mit wahrer Lust getan. Sein besonderer Hass gegen Preußen war nach Tilsit ebenso unverkennbar wie vor Jena seine besondere Vorliebe für den preußischen Staat. Die persönlichen Gründe für diesen Hass, nach denen die bürgerlichen Historiker in ihrer Art spüren, enttäuschte Illusionen, ebenso grenzenlose wie berechtigte Verachtung des preußischen Königs, unheimliche Angst vor den norddeutschen Ideologen. Alles das mag mitgespielt haben oder nicht. Entscheidend war das politische Interesse Napoleons, die russische Vormacht niederzuhalten. So Franz Mehring in seiner 1912 veröffentlichten Schrift 1807 bis 1812 von Tilsit nach Tauroggen. Als besonders kluger Schachzug Napoleons erwies es sich, die Höhe der Kontributionen zunächst nicht festzulegen. Nach Abschluss der Konvention bemaß Napoleon sie erst auf 73, dann auf 80. Danach auf mehr als 120 Millionen Franken, mit der frivolen Bemerkung an seine Bevollmächtigten: Wenn man die Summe auf 200 Millionen bringen kann, wird es umso besser sein. Endlich blieb er bei 150 Millionen stehen, einer Summe, die das arme, durch den Krieg ausgesogene und erschöpfte Land erst nach langen Jahren aufbringen konnte. So lange blieb der preußische Staat in der Faust des Eroberers, der mit ihm noch viel rücksichtsloser umspringen konnte als mit seinen freiwilligen Vasallenstaaten, denen er doch schon in seinem eigenen Interesse mehr oder weniger schonend begegnen musste. Er hat sich denn auch gegenüber dem preußischen Staat niemals irgendeinen Zwang auferlegt, dadurch aber einen Hass erweckt, der ihm dermaleinst verderblich werden sollte. So enthielt der Tilsiter Frieden die unzerstörbaren Keime neuer Zwietracht. In allen Versicherungen brünstiger Freundschaft, womit sich Kaiser und Zar überhäuften, waren beide betrogene Betrüger. Der russische Zar hatte sich in Tilsit auf ein nicht ungefährliches Spiel eingelassen, standen doch Adel und Offizierskorps in Russland Napoleon ausgesprochen reserviert gegenüber. Der sowjetische Historiker Eugen Tarle verweist darauf, dass sich bereits in Tilsit, inmitten all der Feierlichkeiten und Verbrüderungen, die ersten unangenehmen Zwischenfälle ereignet hätten. Das Offizierkorps machte keinen Hehl daraus, dass es für sich selbst und für den Zaren nur Scham empfand und dass ihm die Vorgänge von Tilsit noch schimpflicher und schmachvoller waren als Austerlitz. Außerdem war die ganze Angelegenheit dem preußischen Königspaar gegenüber äußerst peinlich. Alexander hätte sie verraten und verkauft, erzählte man sich in ganz Europa. Aber man schrieb und druckte es nicht, denn es wurde im Allgemeinen im napoleonischen Europa nicht allzu viel geschrieben und nur äußerst wenig gedruckt. Beim Abschiedsessen begann Königin Luise, Alexander wegen seines unaufrichtigen Verhaltens bittere Vorwürfe zu machen. Sie brach dabei in Tränen aus, was damals auf die öffentliche Meinung starken Eindruck machte. Napoleon do Tilsita. Im Jahre 200 nach Tilsit pilgern die Jünger Napoleons an die Memel und machen sich auf Spurensuche in einer Stadt, die seit 1946 Sowjetsk heißt und als Teil des Kaliningrader Gebietes heute Teil Russlands ist. Oh, ich bin nach Tilsit gekommen, weil Napoleon, bevor mich gekommen ist, in Spuren von Tilsits Frieden. Tilsit ist ein Symbol des Weltfriedens. Er sollte nur von kurzer Dauer sein, der Tilsiter Friede. Und es war, wie die sowjetische Geschichtsschreibung nachdrücklich betont, ein erzwungener Frieden. Zitat aus der großen Sowjet-Enzyklopädie von 1952. Die Niederlage der Russen und Österreicher bei Austerlitz, 2. Dezember 1805, der Preußen bei Jena und Auerstedt, 1806, und der Russen bei Friedland, Juni 1807, zwangen Russland den harten Frieden von Tilsit, 8. Juli 1807, und das Bündnis mit Frankreich auf. Im Tilsiter Frieden musste Alexander seine Einwilligung zur Gründung des Herzogtums Warschau geben, eines nicht lebensfähigen Überbleibsels der ehemaligen Rzeczpospolita, des polnisch-litauischen Reiches, das Napoleon im Osten Europas als Aufmarschgebiet gegen Russland, Preußen und Österreich brauchte. Russland schloss sich der von Napoleon gegen England verhängten Kontinentalsperre an und musste seine vorteilhaften wirtschaftlichen Beziehungen zu England abbrechen. Im Januar 1945 wurden die Hauptstadt Polens, Warschau, sowie die Städte Lodz und Katowice und das Kohlenrevier von Dąbrowa befreit. Die Rote Armee besetzte die Brutstätte des deutschen Militarismus, Ostpreußen. Tannenberg, Allenstein, Tilsit, Gumbinnen, Insterburg und Dutzende anderer Städte fielen. Solange es noch eine Sowjetunion gibt, ist der Tilsiter Friede in Tilsit bzw. Sowjetsk kein Thema. Nichts und niemand erinnert an das Geschehen von 1807. Stalins Beuteprovinz Ostpreußen ist hermetisch abgeriegelt vom Rest der Welt, geschichtslos und zunehmend gesichtslos. Der Kopf von Königin Luise im Portal der 1907 errichteten und 1944 von deutschen Pionieren gesprengten Königin-Luise-Brücke wird durch das Sowjetwappen ersetzt. Tilsit 2007. Der Stadtsender von Sowjetsk meldet sich als Tilsiter Welle. Im Stadtwappen die Königin-Luise-Brücke. Hammer und Sichel sind getilgt aus dem Brückenportal. Königin Luise ist zurückgekehrt an die Memel, blickt auf die Grenzgänger, die hier von Russland nach Europa gehen, zu Fuß gehen können, was nur in Tilsit möglich ist, der Stadt ohne Gleichen, wie sie zu deutscher Zeit genannt wurde. Das ist jetzt Grenzgelände, deswegen von dieser Seite kann man die Brücke fotografieren. Grenzgelände bitte nicht, es ist russische Seite, Abfertigung, Passkontrolle und Zollkontrolle. Und auf der anderen Seite ist litauische Kontrolle. Jetzt läuft die Grenze auf der Mitte des Flusses. Früher war es ein Land und das habe ich noch erlebt. Ich habe hier Deutsch unterrichtet in Tilsit und drüben in Pagegei für litauische Kinder auch Deutsch. Und jede Viertelstunde verkehrte der Linienbus. Die Litauer kamen hier am Wochenende, um frische Brötchen in Tilsit, in Sowetsk zu kaufen. Die haben hier besser geschmeckt. Und wir haben da drüben Schwarzbrot mit Kümmel geholt, Wurst mit Kümmel. Das sind so litauische Spezialitäten. Hier war damals keine Grenze. Jetzt ist Grenze dazwischen. Tilsit und die Brücke. Die Brücke und Tilsit. Das sind zwei Seiten einer Medaille, die Ruhmesblätter der Geschichte abbildet. Und Katastrophen. Die Schriftstellerin Ulla Lachauer über die Brücke von Tilsit. Sie ist das Wahrzeichen der Stadt, von existenzieller Bedeutung für ihre Zivilisation, weil sie den Nord-Süd-Weg fest installiert und von hohem symbolischen Wert, denn sie bringt das Selbstverständnis der Stadt, das Völkerverbindende, in ein Bild. Um die Brücke herum ließe sich alles erzählen, von den Anfängen, den prussischen Jägern und Beutnern, die an dieser Stelle den Strom überqueren, und den Heeren des Ritterordens, der von hier aus in die Schamaitia vordringt, bis zu ihrem Ende, das auch die Geschichte Tilsits abschließt. Dann das typische Kuriosum, das der Brückenbau einer russischen Initiative zu verdanken ist. Zarin Elisabeth ist die Mutter der ersten Brücke. Ihr Vater ist der Krieg, der sogenannte Siebenjährige. Gleich in seinem ersten Jahr lässt der russische General Fermor eine Flussbrücke über den Strom schlagen. Nachdem die Tilsiter diese Wohltat in der Besatzungszeit schätzen gelernt haben, klagen sie nach dem Frieden von Hubertusburg den Fortschritt bei Friedrich dem Großen ein. Obwohl der nicht gut zu sprechen ist auf seine Provinz, die so umstandslos der Zarin gehuldigt und soeben noch mit dem Feind Geschäfte getrieben hat, gibt er dem Drängen nach. Mit königlicher Hilfe entsteht 1767 eine auf 36 Prämen schwimmende Schiffsbrücke. Eine Angelegenheit natürlich nur für den Sommer. Im Winter, bei Hochwasser und Eisgang, muss sie abgeschwenkt werden. Knapp anderthalb Jahrhunderte später erst, 1907, erhält Tilsit eine feste Brücke. In drei eleganten Bögen springt sie über den Strom, rühmen ihre Breslauer Baumeister. 416 Meter, leicht und harmonisch gegliedert, eingefasst von zwei barocken Sandsteinportalen, eine fabelhafte Ingenieurleistung, die den Schwemmlanduntergrund an den Rändern und die kräftige Strömung einwandfrei bewältigt. 7 Jahre nach ihrer Einweihung, im August 1914, befiehlt das deutsche Generalkommando ihre Sprengung. Das Verhandlungsgeschick des Tilsiter Bürgermeisters rettet sie. 30 Jahre bleiben ihr noch. Dann liegt sie zerbrochen in der Memel. Auf einer Luftaufnahme, vermutlich von Anfang November 1944, sind auf einer der Bruchstellen zwei aufgerissene Pferdeleiber zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Tilsiter auf der Flucht. Hier ist die Brücke von Erdteil zu Erdteil, und vor ihrem Pfeiler steht stumm ein ernstes Geschlecht, wachend, grübelnd, kämpfend, den Helm über der Stirn, den Schild vor der Brust. Kurz ist der Frühling in ihrem Land, und vom September bis zum Mai steht der Nebel vor ihrer Tür. Sie haben weder Dome noch Paläste, noch Glanz der Sage, noch Größe der Geschichte, aber sie wissen vom Kampf mit Meer und Strom und Eis, und sie wissen vom Kampf mit denen, die gleich Wölfen einbrechen möchten in ihren gesicherten Hof. Sie wissen von Tränen, Unrecht und Gewalttat, nicht nur aus der Zeit, als eine unglückliche Königin die letzte Zuflucht fand zwischen Meer und Strom. Viele Augen wenden sich allabendlich nach dem verlorenen Vaterland. und viele Seufzer gehen leise um unsere behütete Tür. Sie sollen nicht glauben, dass wir nicht sehen und nicht hören wollen. Grenzbeobachtungen des Ostpreußen Ernst Wiechert. Grenzstadt Tilsit. Drüben am anderen Ufer der Memel liegt EU-Europa. Zum Greifen nahe und doch ohne Visum unerreichbar. Tilsit, Schauplatz europäischer Geschichte und russischer Gegenwart. Der ideale Standort für Grenzerfahrungen und Geschichtslektionen. Erste Lektion, 1807 und die Folgen. Georgi Ignatow, Direktor des Historischen Stadtmuseums. Wir leben jetzt in der Stadt, die im Jahre 1807 in ganzer Welt bekannt wurde. Das war ein großer Sieg der russischen Diplomatie. Diese Diplomatie konnte den Krieg auch aufbrechen und den Frieden bekommen für kurze Zeit, aber trotzdem Pause im Krieg. Geschichte wird nicht länger entsorgt in Tilsit. Sie wird neu interpretiert, umgeschrieben und, wenn es sich denn anbietet, vermarktet. Jener Vertrag, den Alexander vor 200 Jahren mit Napoleon abschloss, wurde lange Zeit in Russland und der Sowjetunion als ein Pakt mit dem Teufel angesehen. Heute erinnert ein Gedenkstein auf dem einstigen Fletcherplatz unweit der Königin-Luise-Brücke an den Tilsiter Frieden. Und hier steht in drei Sprachen geschrieben Tilsiter Frieden. Und es wurden auch drei Wappen dieser Staaten angefertigt. Doch das hat man damals nicht geschafft und es ist auch bis jetzt noch nicht geschafft. Und es stellt sich die Frage, warum dieser Gedenkstein an dieser Stelle gesetzt wurde. Diese Straße war vollständig bebaut und es gab hier diesen Platz nicht. Und nach dem Grundstückskadaster soll hier das Haus gestanden haben, wo der Fürst Kurakin Rostowski wohnte. Und darum haben wir beschlossen, diesen Stein hier aufzustellen. Die Initiative zur Errichtung des Gedenksteins in Sowjetsk ging von ehemaligen Tilsitern in Deutschland aus. Horst Mertineit, Vorsitzender der Stadtgemeinschaft Tilsit. Dieser Gedenkstein kam zustande bei unserem ersten Besuch. Da sagte ich den Russen, was wir versäumt hatten als Deutsche, als Preußen, nämlich einen Gedenkstein an den Tilsiter Frieden hinzustellen. Jetzt macht ihr das doch mal. Und er wurde eingeweiht und da wurde die russische, die französische und die deutsche Nationalhymne gespielt. Tilsiter Geschichten, Tilsiter Geschichte. Das ist immer wieder 1807, ganz besonders im Jubiläumsjahr 2007. Auf riesigen Plakatwänden die Bildnisse der Hauptakteure von damals. Alexander, Napoleon, Friedrich Wilhelm III. Und nicht zu vergessen, die im russischen Ostpreußen besonders verehrte Königin Luise. Ich meine, dass die Königin Luise sehr populär in Sowjetsk ist und es gibt auch Orte, die mit Königin Luise verbunden sind. Zum Beispiel die Königin Luise Brücke heißt wieder so und das akzeptieren schon alle Einwohner. Und der Bas-Relief von Königin Luise ist wieder am Portal, Gott sei Dank. Und viele Mädchen wollen so schön wie Königin Luise sein. Das hat Schönheitswettbewerb im Juli gezeigt. Viele beide wollten die Schönsten sein und die Schönste bekam den Titel Königin Luise, wie Miss Schönheit der Schönheit. Und deshalb meine ich, dass Königin Luise wieder beliebt in Tilsit, im früheren Tilsit, im jetzigen Sowjetsk ist. Und das ist wie Erbe von der alten Stadteinwohner. Jetzt, wir haben diese Liebe zur Königin Luise geerbt sozusagen. Und deshalb meine ich, dass das sehr populär ist. Die Lehrerin Valentina Schurilo ist überzeugt davon, dass die Schüler von Sowjetsk vermutlich mehr über den Tilsiter Frieden wissen als ihre Altersgenossen in Deutschland. Ich meine, dass jetzt unsere Schüler ziemlich viel über den Tilsiter Frieden wissen, weil es viele Veranstaltungen in der Stadt waren, obwohl es in Lehrbüchern nicht besonders viel Material gibt. Aber trotzdem wissen die Schüler genau das Datum, wer daran teilgenommen hat und warum diese prominenten Personen hier sie getroffen haben. Aber nicht alle wissen leider Inhalt des Tilsiter Friedens und das ist schade, aber das ist auch objektiv. Wir sprechen viel diese Worte Tilsiter Frieden, das ist ein Begriff, der in der ganzen Welt verständlich ist. Aber was steht hinter diesen Worten, wissen leider nicht alle. Das ist schade. So ist denn manch einer in Sowjetsk ernsthaft der Meinung, dass es Alexander und Luise waren, die an der Memel den Frieden von Tilsit geschlossen hätten. Königin Luise kennt fast jeder. Aus der Sicht von Peter Wunsch, Direktor des Deutsch-Russischen Hauses in Kaliningrad, ist Luise eine ideale Brückenbauerin zwischen Deutschland und Russland. Sie kehrt nicht nur zurück, sondern sie wird präsenter, denn sie ist ja gerade in dieser Stadt, dem früheren Königsberg, immer sehr präsent gewesen, auch zu sowjetischer Zeit, in Form der Luisenkirche, die als eine der wenigen Kirchen nach 1945 erhalten geblieben ist. Die schöne neoromanische Kirche im heutigen Park Kalinina, im früheren Park Luisenwahl, das ist eine Person, mit der man sich gerne auch von russischer Seite identifiziert. Und selbst wenn die Brücke jetzt doch sehr, sehr weit gespannt ist, aber ich denke, Luise ist eine Art weiblicher Kant für Königsberg Kaliningrad. Der unverkrampfte Umgang der Russen mit Königin Luise fügt sich nach Meinung von Peter Wunsch nahtlos ein in vielfältige Bemühungen im russischen Ostpreußen an die Zeit vor 1945 anzuknüpfen. Man bewirbt ja sogar auch den Tilsitski Sir, also den guten alten Tilsiter, der zwar nicht mehr so ganz die Qualität von früher hat, aber zumindest nicht nur Zeichen einer regionalen Kleinstidentität darstellt, sondern auch ein hoffentlich hoffnungsvolles Produkt unternehmerischen Handels für die Zukunft beinhalten könnte. Es ist gerade in der Stadt Tilsit zu beobachten, dass also die Stadt sehr, sehr viel aus ihrem deutsch-russischen Verhältnis macht und dass sie vor allen Dingen in den letzten drei Jahren sehr, sehr stark von der ja doch direkten Anbindung an die Europäische Union profitiert. Denn am anderen Ufer des Flusses Memel ist Litauen, das muss man sich mal vorstellen. Und die Stadt, wie gesagt, profitiert davon durch litauische Direktinvestitionen, durch einen sehr, sehr starken Grenzverkehr, in der Regel sogar einen mittlerweile legalen, und hat es geschafft, zumindest Grundlagen dafür zu legen, eine ganz gute Zukunft zu haben, da oben in diesem zumindest mentalen Vielländereck. Die Stadtväter von Sowjetsk setzen den Akzent des Jubiläums auf Frieden. In einer Stadt, die im Zweiten Weltkrieg zu 44% zerstört, von 14 Luftangriffen heimgesucht wurde, hat das Wort Frieden einen ganz besonderen Klang. Die Jubiläumsfeiern seien eine Manifestation für den Frieden, unterstreicht Taisia Mordvinova, Kulturreferentin der Stadt Sowjetsk. Daher habe man viele Gäste eingeladen aus Frankreich, Deutschland, Polen und Litauen. Doch nicht alle Franzosen, die an die Memel reisen wollen, erhalten auch ein Visum. In Moskau ist man sich der Brisanz des Themas Tilsiter Friede bewusst. Niemand soll auf die Idee kommen, französische Siege auf russischem Boden zu feiern. An den Welteneroberer und Zerstörer Napoleon erinnert nichts in Tilsit, außer einer sogenannten Napoleon-Linde. Zar Alexander I. hat man das Tilsiter Tête-à-Tête mit dem Korsen verziehen, leistete er doch später einen entscheidenden Beitrag zur Befreiung Russlands und Europas. Grund genug, 200 Jahre nach dem Frieden von Tilsit in Sowjetsk den Grundstein zu legen für ein Alexander-Denkmal. Alexander wird Lenin wohl kaum verdrängen aus Tilsit. Der Gründer des untergegangenen Sowjetstaates ist bis heute die beherrschende Figur im Stadtbild von Sowjetsk. Weitaus beliebter allerdings der Tilsiter Elch, der 2006 nach langjähriger Gefangenschaft im Königsberger Zoo in seine Heimatstadt an der Memel zurückkehrte. Ja, das ist auch Geschichte. So. Und ich meine, das ist ganz gut, dass Gustav wieder da ist. So haben die deutschen Touristen ihn genannt, ja, die deutschen Einwohner. Und das ist ganz gut, dass sie zusammen hier stehen. Das sind verschiedene Seiten der Geschichte dieser Stadt. Was denkt Lenin darüber? Er grüßt den Elch jeden Morgen, ja, mit der Hand. Ja. Was den Tilsiter Frieden angeht, so hat sich Lenin in aller Deutlichkeit dazu geäußert. Als Napoleon I. im Jahre 1807 Preußen den Tilsiter Frieden aufzwang, da hatte der Eroberer alle Armeen der Deutschen vernichtet, die Hauptstadt und alle großen Städte besetzt, seine eigene Polizei eingeführt, die Besiegten gezwungen, ihm Hilfstruppen zur Führung neuer Raubkriege zur Verfügung zu stellen. Da hatte er Deutschland zerstückelt und mit den einen deutschen Staaten Bündnisse gegen andere deutsche Staaten geschlossen. Und nichtsdestoweniger, sogar nach einem solchen Frieden, hat sich das deutsche Volk behauptet, hat es verstanden, seine Kräfte zu sammeln, sich zu erheben und sich das Recht auf Freiheit und Selbstständigkeit zu erkämpfen. Am 25. Februar 1947, 140 Jahre nach dem Tilsiter Frieden, wurde Preußen per Kontrollratsbeschluss der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges für aufgelöst erklärt. Im Jahre 2007 erinnert man im russischen Ostpreußen daran, dass es Reußen und Preußen waren, die Seite an Seite kämpften, unterlagen und letztlich siegten. Der Tilsiter Friede war zweifellos alles andere als ein Ruhmesblatt europäischer Diplomatie. Er war, nach Einschätzung Franz Mehrings, für Napoleon der große Sündenfall seines Lebens. Und damit Etappe auf dem langen Marsch zur Befreiung Europas vom napoleonischen Joch. Kein geringerer als Russlands Dichterfürst Alexander Puschkin zeichnete ihn meisterhaft nach. Aufstieg und Fall Napoleons, den Sternenflug jenes Mannes, dessen Glanz die Welt geblendet, seinen Weg von der Memel an die Moskwa. Alexander Puschkin, Napoleon. Wie Sklaven trieb er die Getreuen, lorbeerbekränzt von Schlacht zu Schlacht. Umschweichelt stetig von Lakaien, berauschte er sich an der Macht. Und Frankreich blickte wie besessen auf seinen mörderischen Ruhm. Die heilige Freiheit war vergessen. Nur Schlachtgeschrei und Heldentum war schließlich noch in aller Munde. Und alles jubelte ihm zu. Europa aber ging zugrunde, versank in dumpfer Grabesruh. Und majestätisch durch die Lande trieb der Koloss sein Riesenheer. Tilsit, vor diesem Wort der Schande erblaß der Russe nun nicht mehr. Dort konnte sich sein Hochmut krönen mit letztem Ruhm. Doch fiel's ihm schwer, sich an den Frieden zu gewöhnen. Unfriede reizte ihn viel mehr. Hochmütiger, warst du geschlagen mit Blindheit? Wo blieb dein Verstand? Wie konntest du den Einfall wagen ins fremde, kalte Russenland? Nie hättest du dir träumen lassen, solch einen Biwak-Feuerbrand. Das mit den Russen nicht zu spaßen, du hattest es zu spät erkannt. Sonne von Austerlitz, erblasse vor Moskaus wildem Flammenmeer. Geschmähte Königin, deinem Hasse und deinem Recht vermag kein Heer des stolzen Feinds zu widerstehen. Die Zeit des Kleinmuts ist vorbei. Moskau, mocht es auch untergehen, riss Russlands Schandvertrag entzwei. Für Preußen wirkte das Trauma von Tilsit als Weckruf, den Staat zu reformieren und zu neuen Horizonten aufzubrechen. Wolfgang Stribny. Es hat langfristig Spuren hinterlassen, weil die preußischen Reformen die Antwort auf die Niederlage und den Frieden von Tilsit waren. Die preußischen Reformen, von denen ein Hauch beseligender Frische, wie ein Historiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sagte, bis heute ausgeht. Wenn das geschundene, gedemütigte, am Boden liegende Preußen nach dem Desaster von Tilsit relativ schnell wieder auf die Beine kommt, so ist das nicht zuletzt der Rückenstärkung aus Russland zu verdanken, wie Otto Fürst von Bismarck in seinen Gedanken und Erinnerungen ausdrücklich betont. Preußen war nominell eine Großmacht, jedenfalls die fünfte. Es hatte diese Stellung durch die geistige Überlegenheit Friedrichs des Großen erlangt und durch die gewaltigen Leistungen der Volkskraft 1813 rehabilitiert. Ohne die ritterliche Haltung des Kaisers Alexanders I., die er von 1812 an unter steinischem, jedenfalls deutschem Einfluss bis zum Wiener Kongress beobachtete, wäre es fraglich geblieben, ob die nationale Begeisterung der 4 Millionen Preußen des Tilsiter Friedens und einer anderen, vielleicht gleichen Zahl von Sympathizers in altpreußischen oder deutschen Ländern genügt hätte, von der damaligen humboldtischen und hardenbergischen Diplomatie und der Schüchternheit Friedrich Wilhelms III. So verwertet zu werden, dass auch nur die künstliche Neubildung Preußens, so wie sie 1815 geschah, zustande gekommen wäre. Das Körpergewicht Preußens entsprach damals nicht seiner geistigen Bedeutung und seiner Leistung in den Freiheitskriegen. Für einen kurzen Augenblick wurde Tilsit 1807 vom Wind der Weltgeschichte gestreift. Niemand konnte damals ahnen, dass 200 Jahre später die Brücke über die Memel, die Königin-Luise-Brücke, Tor nach Europa sein würde. Und Tilsit, eine Stadt in Russland, die noch Sowjetsk heißt. Aber alles tut, um das Erbe von Tilsit anzutreten. Der Stadt ohne Gleichen. Die Vaterstadt von Johannes Bobrowski. Gewaltig geht der Strom durch seine Triften. Der drängt, umwaldet sich der Berg heran. Und die geliebte Stadt fängt irgendwann mit ihren Gärten ganz aus Fliederdüften und ihren hellen alten Häusern an. Die Straßen wandern Hügel ab, bis heiter ein Platz sie aufnimmt, breit, dem Ufer nah. Und überschwingend weit den Strom und weiter ins Land ausgreifend, steigt die Brücke da in Bögen auf ins Sonnenhelle, ja, aufleuchtend höher, eine Himmelsleiter.